Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Geschenke für Wulff und Vorträge von Steinbrück nur die Spitze des Eisbergs. In einem Beitrag auf der offiziellen Website der Piratenpartei Deutschland geht Patrick Breyer, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion Schleswig-Holstein, mit der weit verbreiteten Praxis der kleinen Geschenke an Politiker hart ins Gericht. Anlass ist die Einladung des Sparkassenverbandes zum Sparkassentag 2013 in Dresden, an dessen Rande die Begleitung und Fahrer der eingeladenen Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft zu einem luxuriös anmutenden Kurzurlaub eingeladen werden, selbstverständlich auf Kosten des Hauses. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen, das Gebaren der Sparkasse und der sich einladen lassenden Politiker ist ethisch wie wirtschaftlich verantwortungslos. Ich fordere ein Ende der Vergnügungsaufenthalte für Politiker und deren Begleitung auf Bankenkosten. Wir brauchen endlich einen Ethikkodex für Politiker, der die Annahme solcher Urlaubsaufenthalte ausschließt, ruft Bayer auf. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.